Zentraler Antrieb an allen Märkten und für jedwede wirtschaftliche Aktivität ist der menschliche Eigennutz. Alle Systeme, die dies vernachlässigten, sind wirtschaftlich gescheitert und waren außerdem zumeist ganz schreckliche Diktaturen. Niemand enthebt uns der Verantwortung, aber niemand raubt uns auch die Chance, zumindest den Versuch zu unternehmen, die Gesellschaft und die Welt, in der wir leben, so gerecht wie möglich zu gestalten. Wir werden dabei umso mehr Erfolg haben, je mehr wir die marktwirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten beachten. Schuldverhältnisse im Sinne eines Netzes gegenseitiger Rechte und Verpflichtungen sind so alt wie die menschliche Gesellschaft. Das zeigen schon die 10 Gebote. Die Rabbinerin Elisa Klapheck meint dazu: Schuldenfrei, also frei von Schuld sein, das ist eine christliche Vorstellung. Generell sind Schuld, Schulden und Schuldgefühle in der jüdischen Religion gar nichts Schlechtes. Das Schuldgefühl hält uns alle zusammen. Gott ist der Eigentümer dieser Welt, er hat die Welt erschaffen, dafür schulden wir ihm etwas. Aber wir schulden auch dem Mitmenschen etwas. Das Schuldgefühl ist die Bedingung dafür, dass wir eine Gemeinschaft bilden können. Schulden im Sinne von Dienstbarkeiten, Abgabe- und Unterhaltsverpflichtungen gab es schon vor Einführung der Geldwirtschaft. Kreditbeziehungen im Sinne von Finanzkrediten gab es natürlich erst auf der Basis des Geldes. Es gab dabei zu allen Zeiten Finanzgläubiger, die Machtverhältnisse illegitim oder verbrecherisch ausnutzten, so wie es auch immer Schuldner gab, die ihre Verpflichtungen nicht mehr erfüllen konnten oder wollten. Und zu allen Zeiten gab es auch eine Beendigung bestehender Schuldverhältnisse ohne deren Erfüllung. Ursachen dafür konnten verlorene Kriege, Revolutionen oder einfach veränderte Umstände sein, die eine Fortsetzung überkommener Verhältnisse nicht mehr gestatteten. Die Erfüllung eines jeden Schuldverhältnisses endet sowieso dort, wo die Zahlungsfähigkeit des Schuldners an objektive Grenzen stößt. Deshalb ist die geregelte oder ungeregelte Insolvenz, also der Bankrott des Schuldners, Teil eines jeden Schuldenregimes. Auch kreditgebende Banken beziehen das Risiko eines Zahlungsausfalls regelmäßig in ihre Kalkulationen ein. Ein Teil des Zinsentgeltes dient kalkulatorisch der Abdeckung dieses Risikos. Will man die Wirklichkeit erklären und analysieren und nicht nur bejammern oder verfluchen, so ist ein gewisses Maß an sachlicher Differenzierung selbst bei einem so emotionalen Thema wie Schuld und Schulden notwendig. Fangen wir bei den Staatsschulden an. Es gibt zahlreiche solide Industriestaaten, die ihre Kredite aus den Ersparnissen ihrer Bürger finanzieren, wenig oder keine Auslandsschulden haben und dazu Finanzierungssalden und Staatsschuldenquoten aufweisen, die weit unter den zulässigen Quoten des Maastricht-Vertrages liegen. Solche Länder sind einfach gut gemanagt und werden verantwortungsbewusst geführt. Die Schweiz und Schweden gehören dazu. Diese kleinen und erfolgreichen Länder zeigen, dass es für Industriestaaten kein prinzipielles Schuldenproblem, sondern höchstens verantwortungslose Politik und schlechtes Management gibt. Die schiere Existenz und der stabile Erfolg solcher Staaten widerlegen alles prinzipielle systemkritische Gejammer. Selbst die sehr hohe Staatsverschuldung in Japan stellt kein Problem für die Weltwirtschaft dar, denn sie wird ausschließlich durch die Ersparnisse der japanischen Bürger finanziert. Es gibt sodann Industriestaaten, die prinzipiell wirtschaftlich gesund sind, aber, das zeigen Leistungsbilanz und Staatsverschuldung, tendenziell über ihre Verhältnisse leben. Das ist Ausdruck der Summe der in diesen Ländern getroffenen politischen Entscheidungen. Die USA und Großbritannien fallen in diese Kategorie. Sie finanzieren einen immer größeren Teil ihrer Staatsverschuldung durch Notenbankkredit. Für den Abbau des Leistungsbilanzdefizits fehlt ein Konzept. Aber das ist den Investoren ja bekannt. Trotzdem sind Anleihen dieser Länder begehrt. Wegen der nationalen Notenbank, die notfalls Geld drucken kann, gibt es zwar ein Inflationsrisiko, aber ausfallgefährdet sind Staatsanleihen solcher Länder nicht. Es gibt die Nordländer in der Eurozone. Sie haben durchweg positive Leistungsbilanzsalden. Ihre Staatsverschuldung ist mal etwas höher und mal etwas niedriger. Sie machen aber allesamt weniger Schulden, als ihre Bürger an Sparkapital bilden. Ein Problem stellt ihr Eingebundensein in die Eurozone dar, mit der Gefahr, dass ein wachsendes Misstrauen gegen den Euro als Währung die Neigung von Investoren beeinträchtigen könnte, Anleihen dieser Länder zu kaufen. Ein akutes Problem ist dies aber nicht. Das sieht etwas anders aus bei den Südländern in der Eurozone, einschließlich Frankreich. Ihre Staatsverschuldung und ihre Defizite sind durchweg höher als die der Nordländer der Eurozone. Zudem haben sie sämtlich Leistungsbilanzdefizite, finanzieren also einen Teil ihres Staatsdefizits durch Auslandsverschuldung. Die damit einhergehenden Probleme habe ich bereits in Kapitel 3 beschrieben und gehe darauf in Kapitel 8 näher ein.